Variante 4. Wie hat es Ihnen bei uns gefallen? Ausgezeichnet. Wir haben den Urlaub sehr genossen. Waren Sie auch sonst zufrieden? Das Frühstück aufs Zimmer war ja wirklich winzig. Wir haben nicht so viel Personal und das Buffet gibt es nur im Frühstücksraum.